Schon erscheinen auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt. Feiere, Juda, deine Feste, bezahle deine Gelübde, denn fortan wird der Heillose dich nicht mehr durchziehen, er ist gänzlich hinweggetilgt. Es rückt der Zerstörer gegen dich heran, wahre die Festung. Spähe aus auf die Straße, raffe dich zusammen, rüste dich gewaltig. Denn Jahwe stellt die Hoheit Jakobs wieder her, wie die Hoheit Israels, denn Räuber haben sie beraubt und ihre Ranken zugrunde gerichtet. Die Schilde seiner Helden sind gerötet, seine Krieger in Scharlach gekleidet. Im Feuer der stählernen Beschläge funkeln die Wagen, wenn er sie zurüstet, und geschwungen werden die Lanzen. Auf den Gassen rasen die Wagen, rennen hin und her auf den Plätzen, wie Fackeln sind sie anzusehen, sie fahren einher wie die Blitze. Er besinnt sich auf seine Edlen, sie straucheln auf ihrem Gange, sie eilen auf seine Mauern, doch schon wird das Schutzdach hergerichtet. Die Fluttore werden aufgetan, und der Palast vergeht vor Furcht. Die Königin wird entblößt, hinaufgebracht, während ihre Mägde seufzen, so wie Tauben girren, und sich auf die Brüste schlagen. Ninive aber war wie ein Wasserteich von jeher. Sie aber fliehen. Halt, halt! Aber keiner wendet sich um. So raubt denn Silber, raubt Gold. Denn endlos ist der Vorrat, eine Masse von allerlei kostbarem Gerät. Öde und Leere und Wüstenei, verzagte Herzen, schlotternde Knie und Krampf in allen Hüften, und aller Angesicht erblasst. Wo ist nun die Lagerstatt des Löwen, der Ort, wo die Jungleuen aufgezogen wurden, wo der Löwe einherschritt, wo die Löwin und das Löwenjunge, ohne dass sie jemand aufschreckte? Der Löwe raubte, bis seine Jungen genug hatten, und wirkte für seine Löwinnen, er füllte mit Raub seine Höhlen und seine Lagerstätten mit Geraubtem. Fürwahr, ich will an dich, ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, und will deine Wagen in Rauch aufgehen lassen, und deine Jungleuen soll das Schwert fressen. Und will deinen Raub von der Erde vertilgen, und der Ruf deiner Boten soll fortan nicht mehr vernommen werden.